Aufgabe 14. Ganz schön warm heute. Stimmt. Hast du nach der Schule Lust auf ein Eis? Ich habe eine bessere Idee. Warum gehen wir nicht ins Schwimmbad? Da können wir auch Eis essen. Klasse Idee, Niklas. Vielleicht spielen wir auch Fußball. Da gibt es doch auch einen kleinen Fußballplatz, oder? Dann laden wir auch Leo und Max ein. Was meinst du? Ja, dann haben wir mehr Spaß.